Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Paten. Der Spätsommer trug noch immer kurze Kleider und überall roch es nach gegrilltem Fleisch. Genauso wie mein neuer Klient waren viele Leute bereits aus ihren Sommerferien zurückgekehrt und schufteten wieder in Anzug und Krawatte. Andreas Zoff verbrachte die Mittagspause am See und ich sah ihm zu, wie er ein Sandwich aß. Danach kam er zur Sache. Ich habe lange mit mir gerungen. Beinahe hätte ich das Treffen abgesagt. Aber jetzt sitzen wir hier und ich warte gebannt darauf, was Sie mir zu berichten haben. Es geht um eine Art Patenschaft. Kinder, Tiere oder ein ganzes Projekt? Keine der üblichen Patenschaften. Wir wollten etwas ganz Spezielles tun. Ritter Charlotte Jürgen und ich, wir sind die Paten. Ich verstehe. Und jetzt streiten Sie sich um das Sorgerecht. Nein. Jackie ist verschwunden. Jackie ist das Patenkind. Nein, es geht, wie gesagt, um eine ganz spezielle Form der Patenschaft. Sie sind schlimmer als ein 800-Seiten-Krimi. Da hält man auch nur 1 bis 2 gute Informationen pro Stunde. Wir machten so etwas wie ein soziales Experiment. Wir suchten uns jemanden aus, den wir finanziell und auch ideell unterstützen wollten. Jemanden von ganz unten. Und Sie fanden Jackie? Genau, ein junger Typ. Von der Schule geschmissen, keine Ausbildung, mehrere Vorstrafen, ein mehr oder weniger hoffnungsloser Fall. Wir unterstützten ihn mit 2000 Franken im Monat und halfen ihm dabei, einen Job zu finden. Charlotte hat ihm Englisch unterrichtet, wir anderen haben ihm Computer, Internet und die Börse nahegebracht. Sie wollten aus dem hoffnungslosen Fall einen Börsenspekulanten machen. Wir wollten ihm Optionen aufzeigen. Selbstverständlich hofften wir, dass Jackie irgendwann rentabel sein würde. Sie reden über ihn wie über eine marode Firma, die Sie aufgekauft haben. Wir haben mit ihm einen Vertrag abgeschlossen. Ab einem bestimmten Einkommen hätte er uns eine Dividende auszahlen sollen. Langsam geht dem ollen Maloney ein Licht auf. Ihr Patenkind hat sich aus dem Staub gemacht, nachdem er an der Börse Millionen verdient hat. Ersteres stimmt, letzteres nicht. Es muss irgendetwas vorgefallen sein zwischen den anderen und Jackie, während ich weg war. Mir haben sie nur gesagt, dass er untergetaucht ist, spurlos verschwunden. Ich soll nach Jackie suchen? Ja. Was genau ist vorgefallen? Sie sagen, Jackie habe sich nicht mehr gemeldet. Deshalb hätten sie die letzte Zahlung nicht ausgelöst. Das war nämlich eine Bedingung, dass sich Jackie einmal in der Woche bei uns meldet. Mindestens. Sie haben Jackie wie einen Strafgefangenen auf Bewährung behandelt. Da erstaunt es mich nicht, dass er abgehauen ist. Das stimmt nicht. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Wir haben lediglich versucht, ihn in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das hat er getan. Jackie ist noch nicht bereit für den Arbeitsmarkt. Ich hoffe, dass Sie ihn finden und wir einen neuen Anlauf nehmen können. Ich muss mich mit den anderen Paten unterhalten. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich in Erwägung ziehe, einen Privatdetektiv auf den Fall anzusetzen. Sie sollten zuerst mit Charlotte reden. Ich glaube, sie hatte auch einen Draht zu Jackie gefunden. Er zückte sein Smartphone und nach wenigen Sekunden zauberte er mir eine SMS auf mein Handy, auf dem die Adressen und Telefonnummern der anderen Paten säuberlich gelistet waren. Ich traf Charlotte Klein am Abend in ihrer angenehm kühlen Wohnung. Ich versuche, Menschen ganzheitlich zu erfassen. Das ist sicherlich praktisch. Es ist hilfreich, weil die übliche Kommunikation vor allem der Verschleierung dient. Da kenne ich mich aus. Ich werde täglich angelogen. Verschleiern und Lügen sind ganz unterschiedliche Dinge. Lassen Sie uns über Jackie reden. Jackie? Ja, das war ein interessantes Projekt. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Zum Beispiel, wie man sich in Luft auflöst. Jackie hat die Lüge als Lebenshilfe benutzt und als Selbstschutz. Er hat. Ich habe nirgendwo eine Todesanzeige gelesen. Ich bezweifle, dass jemand auch nur einen Franken dafür ausgeben würde. Sie gehen davon aus, dass Jackie tot ist. Er ist nicht der Typ, der 30 wird. Naja, 23 hat er immerhin geschafft. Andreas Zoff hat mir erzählt, dass Sie einen Zugang zu Jackie gefunden haben. Einen Zugang? Hatten Sie ein Verhältnis mit ihm? Jackie hat mich nur als Studienobjekt interessiert. Das hört sich gnadenlos an. Weshalb haben Sie sich überhaupt an der Patenschaft beteiligt? Weil ich das Experiment interessant fand. Allerdings, ich habe kaum neue Erkenntnisse gewonnen. Jackie war und ist, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ein hoffnungsloser Fall. Er war auch nicht wirklich daran interessiert, Englisch zu lernen. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vor 3 Wochen. Da hatten wir unser letztes Meeting. Danach ist Jackie abgetaucht. Ist an dem Meeting irgendetwas vorgefallen? Nein, nichts Besonderes. Gibt es ein Protokoll oder eine Videoaufzeichnung? Die gibt es, aber die bleibt unter Verschluss. Persönlichkeitsrechte und so. Sie verstehen? Wie mitfühlend. Soll ich Ihnen etwas vorspielen oder verschleiern? War's das? Sie stand auf und ihr Kopf zeigte zur Tür. Nach dem Gespräch war mir klar, weshalb es in der Wohnung so kühl war. Ich besuchte Jürgen Danneberg. In seiner Wohnung zeigte der Fernseher ein Standbild aus einem Fußballspiel. Er hielt in der einen Hand eine Fernbedienung und in der anderen eine Zigarette. Fußball, Bier und Rauchen. Ich teste Lebensgefühle. Real. Ich möchte wissen, was Fußball, Bier und Rauchen aus einem machen. Allerdings schaffe ich es nicht, die Zigarette anzuzünden. Sie haben die Wurst vergessen, die gehört ebenfalls dazu. Ich bin Vegetarier. Für die gibt es wurstähnliche Grillerzeugnisse. Wahrscheinlich liegt es daran. Ohne Rauchen und ohne Wurst stellt sich kein bestimmtes Feeling ein. Sind Sie Fußballfan? Nur wenn meine Klienten darauf bestehen. Mich hat das immer fasziniert. Leute, die ständig nur über Fußball reden. Es gibt auch Leute, die ständig nur über Bücher reden. Oder über Frauen. Ja, die gibt es auch. Ja. Aber Fußball, ne, ist speziell. So. Es gibt da so etwas wie ein länderübergreifendes Lebensgefühl. Haben Sie vor, die Patenschaft für einen Fußballfan zu übernehmen? Nein, wieso sollte ich das tun? Weil Jackie nicht mehr da ist. Ich fand das Projekt interessant, aber ich habe eigentlich einen anderen Ansatz. Ha. Um zu wissen, wie Jackie funktioniert, müsste man zu Jackie werden. Und das schaffe ich nicht. Zum Fußballfan taugen Sie auch nicht viel. Sieht ganz danach aus. Am Schluss bleibt mir nichts anderes übrig, als mich selber zu analysieren. Aber das machen schon alle anderen. Sie werden von allen anderen analysiert. Nein, die Selbstanalyse. Die meisten Menschen tun dies ein Leben lang, bewusst oder unbewusst. Mir ist das zu langweilig. Ich denke, man kann nur über andere Lebensweisen und Lebensmodelle sein eigenes verstehen und begreifen. Das klingt alles nach einer Masterarbeit in Psychologie. Mich interessieren ganz praktische Dinge. Zum Beispiel die Frage, wo ist Jackie? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass er plötzlich verschwunden ist. Wir boten ihm eigentlich einen paradiesischen Deal. Money for nothing. Vielleicht störte es ihn, wie ein Versuchskaninchen behandelt zu werden. Das kann schon sein. Aber wahrscheinlich liegt er irgendwo zugedröhnt rum und hat vergessen, wer er ist. Die vierte Patin lebte in einer Wohngemeinschaft. In einem Nebenzimmer übte jemand auf einem Instrument. Frau Bottini kümmerte das überhaupt nicht. Sie hatte mir ungefragt eine riesige Tasse Tee hingestellt. Wir hätten uns intensiver um ihn kümmern müssen. Sie machen sich Vorwürfe. Man kann nicht einfach in das Leben eines Menschen eingreifen und so tun, als würde einem dieses Leben nichts angehen. Haben Sie sich um ihn gekümmert? Das ist eine typische Männerfrage. Wie würde eine Frau das formulieren? Hatten Sie Sex mit Jackie? Und wie lautet die Antwort? Es gibt verschiedene. Es geht sie nichts an. Es ist irrelevant. Es hat nichts mit seinem Verschwinden zu tun. Zusammengefasst heißt das ja. Nein. Aber Sie waren und sind um ihn besorgt. Natürlich bin ich das. Suchen Sie nach ihm? Das tue ich. Hier ist er nicht. Sie nahm ihre Tasse in beide Hände, führte sie zum Gesicht und sog lautstark das Gebräu in den Mund. Damit schien für sie die Unterhaltung beendet zu sein. Ich fuhr zurück in mein Büro und dachte über die seltsamen Paten nach. Mein Klient verbrachte auch am nächsten Tag die Mittagspause am See. Er hörte interessiert zu, was ich von den anderen Paten erfahren hatte, und blickte danach nachdenklich auf das Papier, in das sein Sandwich eingewickelt gewesen war. Da stimmt etwas nicht. Ich habe versucht, ein Treffen zu vereinbaren, aber die anderen drei sind gegangen. Sie sagen, das Projekt sei beendet. Wie lange lief dieses Experiment schon? 5 Monate und es sah zwischendurch überraschend gut aus. Jackie schien kapiert zu haben, dass das Projekt ihm helfen könnte, von der Straße wegzukommen. In den Wochen, in denen ich weg war, muss etwas geschehen sein. Vielleicht hatte Jackie die Nase voll von seinen Paten. Was ist mit Charlotte? Sie hat sich sehr für Jackies Herkunft interessiert. Sie tut so, als ginge sie das alles nichts mehr an. Das ist doch verdächtig, oder? Jetzt mal ernsthaft, Herr Zoff. Sie verdächtigen die anderen, etwas mit Jackies Verschwinden zu tun zu haben. Es fehlt der Abschluss. Ich habe Mühe, wenn es keinen richtigen Abschluss gibt. So etwas beschäftigt mich und raubt mir Energie. Suchen Sie nach ihm. Ich will wissen, was mit ihm geschehen ist. Wie heißt Jackie mit bürgerlichem Namen? Jakob Meyer. Kein fester Wohnsitz, Vater tot und keinen Kontakt mehr zur Mutter. Wenn Menschen verschwinden, für die sich kaum jemand interessiert, ist es naheliegend, bei der Polizei nachzufragen, ob in den Kühlregalen der Gerichtsmedizin nicht identifizierte Leichen liegen. Genau das tat ich. Üble Sache, Maloney. Ein unbekannter Toter, das kommt immer wieder vor. Nicht aber in den vergangenen 4 Wochen. Der junge Mann lebt auf der Straße. Er heißt Jakob Meyer und nennt sich Jackie. Suchen Sie ihn im Auftrag seiner Eltern? Diese Frage muss ich nicht beantworten. Jakob Meyer ist zur Fahndung ausgeschrieben. Er hat beinahe so viele Delikte begangen, wie Sie Jahrringe unter den Augen tragen. Er befand sich auf dem Weg der Besserung. Das ist eine Illusion, Maloney. Was steht über ihn im Computer? Deine Adresse. Er ist seit längerem ohne festen Wohnsitz. Aber er ist an der Kreuzhalde 12 gemeldet. Kreuzhalde 12? Das muss nicht heißen, dass er dort wohnt. Die Behörden benötigen eine Adresse, an die sie die Abstimmungsunterlagen und andere offizielle Post senden können. Irgendwann wird dann das alles durch eine E-Mail-Adresse abgelöst. Wahrscheinlich wird man dann bei der Geburt eine E-Mail-Adresse erhalten, die bis ans Lebensende sogar darüber hinaus gültig ist. Es wäre praktisch. Es wird auch den Geheimdiensten die Arbeit erleichtern. Er zitierte aus einem Buch, das er gelesen hatte und in dem ein gescheiter Professor viele gescheite und weniger gescheite Sachen geschrieben hatte. Er zitierte vermutlich noch immer, als ich längst unterwegs zur Kreuzhalde 12 war. Es war das Haus, in dem Rita Bottini in einer Wohngemeinschaft lebte. Das hätte ich Ihnen auch schon gestern sagen können. Und weshalb haben Sie es nicht getan? Wer fragt, kriegt Antworten. Sie haben nicht danach gefragt. Weshalb ist Jakob Meyer hier gemeldet? Er hat mich darum gebeten. Zuvor war er bei seiner Mutter gemeldet, mit der will er aber nichts mehr zu tun haben. Mit Ihnen wollte er etwas zu tun haben. Was soll diese penetrante Art? Hatten Sie mit Jackie ein Verhältnis? Das haben Sie mich gestern schon gefragt. Sie sind ausgewichen. Das tue ich auch heute, weil es Sie nichts angeht. Ich suche nach ihm. Interessiert es Sie nicht, ob es ihm gut geht? Doch. Senden Sie mir eine SMS, wenn Sie ihn gefunden haben. Hat er Sie mit Charlotte Klein betrogen? Was? War es so? Das ist absolut lächerlich. Er hat sich nichts aus Charlotte gemacht. Er hat sie Eisklotz genannt. Es gibt Menschen, die Antarktis lieben. Er nicht. Weil er sie hatte. Es reicht jetzt. Jackie hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Das ist schlechter Stil. Ich bin noch nie einem Mann nachgerannt und werde auch ihm nicht nachrennen. Zudem war da nichts Ernsthaftes. Haben die anderen Paten davon gewusst? Nein, es war gegen die Regeln. Was für Regeln? Keine Emotionen, keine richtigen. Es war alles Kalkül. Charlotte und Jürgen wollten eine keimfreie Versuchsanordnung. Keimfrei? Mit einem Menschen? Ja, war ja klar, dass das auf Dauer nicht funktionieren konnte. Weil sie keine keimfreie Liebschaft mit Jackie hatten. Liebschaft? Du meine Güte, aus welchem Jahrhundert stammen Sie denn? Wo haben Sie sich mit ihm getroffen? In einem Hotel. Ein einziges Mal. Und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich muss lernen. Sie zeigt auf einen Stapel Bücher mit wissenschaftlichen Themengebieten. Als ich mich auf dem Weg in mein Büro befand, erhielt ich einen Anruf der Polizei. Offenbar hatte man in der Innenstadt eine Leiche gefunden. Eine halbe Stunde später stand ich vor einem Abbruchhaus. Üble Sache, Maloney. Der Tote wurde von Bauarbeitern gefunden. Handelt es sich um Jakob Meyer? Er trug keine Ausweise auf sich, aber anhand der Tätowierungen und den Fotos in unserer Datenbank können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen. Können wir in einer Stunde mit der Begehung weitermachen? Wer sind Sie? Und wen möchten Sie begehen? Mein Name ist Lüscher. Ich arbeite für das Architekturbüro Schlau und Partner. Wegen Einsprachen wurde das Bauvorhaben bereits um Monate verzögert. Das kostet uns ein Vermögen. Ihr Vermögen interessiert mich nicht. Der junge Mann kam gewaltsam ums Leben. Wir befinden uns an einem Tatort. Die Leiche stört uns nicht. Aber die Begehung kann nicht warten. Für ein wenig Profit gehen Sie über Leichen. Davon verstehen Sie nichts. Das hier ist knallhartes Business. Ich kann es mir nicht leisten, stundenlang tatenlos herumzustehen. Wir können uns Kaffee und Sandwich holen. Puh, sind Sie noch bei Trost? Die Frau hat keinen Humor, Maloli. Und ob ich Humor habe, ich schaue sogar Comedy im Fernsehen. Aber das hier ist knallhartes Business. Wie ist Jakob Meyer getötet worden? Wo sollte ich denn das wissen? Die Frage war auch nicht an Sie gerichtet. Und weshalb schauen Sie mich dann an? Weil Sie ein netterer Anblick sind als dieser städtische Beamte. Es reicht mal, Loni. An einem Tatort zu flirten gehört nicht zum guten Ton. Genau. Das hier ist nämlich knallhartes Business. Sie wiederholen sich. Das tue ich gern für Menschen, die schwer von Begriff sind. Hoppla! Die Dame teilt ganz schön aus. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Wie ist Jakob Meyer getötet worden? Mit einem Stahlrohr erschlagen. Weshalb haben Sie nach ihm gesucht, Maloli? Das geht Sie nichts an. Das ist knallhartes Business. Hey, das ist mein Satz. Verlangen Sie Tantiemen? Ich verlange, dass wir das Haus begehen können. Im Namen des Architekturbüros Schlau und Partner. Richten Sie Ihren schlauen Partnern aus, dass das Gebäude versiegelt wird. Auf unbestimmte Zeit. Das ist eine Zumutung. Nein. Das ist knallhartes Business. Sie griff zu ihrem Handy und tippte wütend auf der Tastatur herum, ehe sie sich abwandte und einige Schritte zur Seite ging. Der Polizist genoss seine Autorität und ich dachte an die vier Paten, denen das Versuchsobjekt abhanden gekommen war. Mein Klient saß nachdenklich in meinem Büro. Er betrachtete ausgiebig die Wände und Möbel und schien von dem Anblick wenig angetan zu sein. In Ihrem Beruf scheint es mehr Tiefen als Höhen zu geben. Oder ruinieren Sie Alimente für uneheliche Kinder? Mich ruinieren Klienten, die das vereinbarte Honorar nicht bezahlen. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht bezahle. Ich erwarte lediglich einen Preisnachlass. Da nicht Sie Jackie gefunden haben, sondern die Polizei. Das ist egal. Ich habe meinen Job gemacht und will dafür entlöhnt werden. Ich hätte reichlich Argumente, wenn es zu einem Rechtsstreit kommt. Die hätte ich auch, gegen Sie und die drei anderen Paten. Was werfen Sie uns vor? Eine ganze Menge. Sie glauben doch nicht, dass einer von uns Jackie auf dem Gewissen hat. Ich bezweifle, dass die anderen über so etwas wie ein Gewissen verfügen. Quatsch! Das sind ganz normale Leute, die sich der Wissenschaft verschrieben haben. Die Patenschaft war eine etwas ungewöhnliche Versuchsanordnung, mehr nicht. Sie spielt mit dem Leben von Jakob Meyer. Das ist Unsinn. Jackies Lebenserwartung ist durch unsere Patenschaft eher gestiegen als gesunken. Deshalb ist er jetzt tot. Ohne uns wäre er vielleicht schon vor 2 Monaten gestorben. Wer weiß das schon? Ich möchte wissen, wer ihn getötet hat. Das war vermutlich ein Streit unter Pennern. Wenn Menschen alkoholisiert sind, steigt die Gefahr einer gewalttätigen Auseinandersetzung, besonders im Subproletariat. So nennen Sie Leute, die den Rang nicht mehr gefunden haben. Wir haben uns um Jackie gekümmert. Ich habe sogar einen Privatdetektiv engagiert, um ihn zu finden. Jetzt ist der Fall abgeschlossen. Ja, und Sie jammern und möchten das Honorar drücken. Das ist ganz normal. Dann ist es auch ganz normal, wenn ich Sie jetzt rausschmeiße. Es tut mir leid, was mit Jackie geschehen ist. Aber so, wie es aussieht, hat es nichts mit der Patenschaft zu tun. Er tippte etwas in sein Handy und hielt es mir unter die Nase. Der Betrag, der dort stand, war deutlich tiefer als das, was wir vereinbart hatten. Ich schüttelte den Kopf. Mein Klient zog die Schulter nach oben, stand auf und ging. 2 Whisky später tauchte eine weitere Patin in meinem Büro auf. Andreas hat mir ein E-Mail geschickt. Haben Sie Jackie gefunden? Möchten Sie auch den Preis drücken? Was für einen Preis? Weshalb sind Sie zu mir gekommen? Hat man am Tatort Spuren gefunden? Was für Spuren? Na, Spuren halt. Etwas, das auf den Täter hinweist. Sicherlich hat man das. Und? Was und? Ich möchte wissen, ob die Polizei einen Verdacht hat. Weshalb möchten Sie das wissen? Es interessiert mich. Das glaube ich Ihnen. Und? Was und? Ich mag diese Art von Gesprächen nicht. Ich auch nicht. Wir könnten zusammen einen Whisky trinken. Ich trinke nur am Wochenende. Wir könnten zusammen warten, bis es Wochenende wird. Hier? Ja, was schauen Sie so entsetzt? Sie verschleiern sich. Das mag ich nicht. dann entschleiern Sie mich. Was für Spuren wurden am Tatort gefunden? Waren Sie am Tatort? Ich? Nein, aber... Ja? Nichts. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Vergessen Sie diesen Besuch. Vergessen Sie mich. Los, trinken Sie. Das hilft. Ich lächelte, nickte und schenkte mir ein. Es half tatsächlich, aber nicht sehr lange. Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem Brummschädel und der Erkenntnis, dass mir nichts anderes übrig blieb, als mich noch einmal mit der Polizei zu unterhalten. Na, Maloney, haben Sie doch immer keine Lust, mit mir über Jakob Meyer zu sprechen? Und ob ich die habe? Sehr gut, Maloney. Wir sind drauf und dran, Ihnen eine Vorladung zu schicken. Ein Kollege arbeitet bereits den ganzen Vormittag da. Vermutlich wird in einer Woche soweit sein. Ach, machen Sie es uns nicht so schwer, Maloney. Sagen Sie uns, was Sie wissen. Und ich zeige Ihnen, wie der Täter aussieht. Sie haben ein Foto des Täters. Eine wunderbare Videoaufnahme in Farbe und bunt und HD. Ach. Architekturbüro Schlau und Partner hat in dem Abbruchhaus einige Kameras installiert. Zeigen Sie mir das Foto. Der Reihe nach, Maloney. Wer war oder ist Ihr Auftraggeber? Andreas Zoff. Der Name sagt mir nichts. Weshalb wollte er wissen, wo dieser Jakob Meyer steckt? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit, Maloney. Ich erzählte ihm die Geschichte. Er hörte aufmerksam zu und tippte zwischendurch etwas auf der Tastatur, was der Computer jeweils mit Begeisterung in Empfang nahm. Am Ende stürzte das Programm ab, der Polizist fluchte und mir brummte noch immer der Schädel. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Ich fasse zusammen. Vier Jackies haben diesen Paten finanziell unterstützt und ihm im Hotelzimmer Englisch beigebracht. Oder war es Französisch? Egal. Eine Jackie war mit dem Paten intim und die andere möchte wissen, was für Spuren das Hotelzimmer am Tatort zurückgelassen hat. Das klingt alles nicht sehr logisch, Maloney. Das macht nichts. Zeigen Sie mir das Foto. Also gut, hier auf dem Monitor. Sehen Sie. Aber das ist ja... Die kennen den Mann. Und ob ich den kenne, das ist einer der Paten. Ah, gab es ja nicht mal einen Film, der Pate 1 bis 15? Der erste war dieser... Marlon Brando, der zweite Al Brando und der dritte Al Bundi. Soll ich mal googeln, Maloney? Eine Stunde später hatte ich ihn endlich davon überzeugt, das miefige Polizeipräsidium zu verlassen und Herrn Danneberg einen Besuch abzustatten. Es dauerte zwei weitere Stunden, bis wir ihn fanden. In der Wohngemeinschaft, in der Frau Bottini lebte. Ich habe ihm gesagt, dass er sich stellen soll. Ja, das hat sie. Aber ich benötige Zeit, um das dafür und dawider abzuwägen. Vergessen Sie das. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Jackie hatte sich bei mir gemeldet. Er hat dein Handy geklaut, nur um mich anrufen zu können. Ekelhaft. Wenn ich gewusst hätte, dass du mit ihm im Bett warst. Dann, was dann? Hä? Ich habe dir klipp und klar gesagt, dass ich nichts mit dir anfangen will. Er ist mir gefolgt, zu dem Abbruchhaus. Das war jenseits. Im Haus stank es nach Urin und vergammelten Lebensmitteln. Und mittendrin... Jackie und du. Wir haben uns nur umarmt. Das war entsetzlich. Ekelhaft. Du hättest einfach abhauen sollen. Der Typ hat mich angespuckt. Davon kann man sich tödliche Krankheiten holen. Es war Notwehr. Damit kommst du nicht durch. Die wurden von einer Videokamera gefilmt, als sie das Haus verließen. In HD. Ich werde diesen Film auf eine Speicherkarte kopieren, damit sie ihn sich die nächsten 15 Jahre anschauen können. 15 Jahre für Notwehr. Das ist lächerlich. Rita, dein Bruder ist Anwalt. Wird er mich verteidigen? Er ist Spezialist im Baurecht. Das ist passend. Er wandert so oder so in den Bau. Darüber haben wir nicht zu entscheiden, Maloney. Ich werde die Aussage verweigern. Genau das werde ich tun. Er tat es, aber es half ihm nicht viel. Die Aussage von Frau Bottini war glaubhaft. Und da er kurz nach der Tat auch noch Charlotte Klein in Panik angerufen hatte, hatte die Staatsanwaltschaft leichtes Spiel. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Paten.